verlieren wirst. Such dir Gefährten, die alles verstehen, damit du nicht merkst, wie allein du sein wirst. Ignoriere alle Zeichen, die Verstand dir geben, lass dich von ihnen nicht täuschen. Schreit, die von niemandem gehört wird. Es wird verherrlicht, es wird gepriesen, was es helfen muss, so jederzeit. Zähl dich gefangen, die schöne Welt, bis du gar nicht mehr fühlst, dass du gar nicht mehr fühlst. Es ist nie leicht, nach vorne zu sehen. Doch ist es nicht besser, als die zu verstehen. Doch ist es nicht besser, überhaupt was zu sehen. Es ist manchmal schwer, sich selbst zu ertragen. Doch alles ist besser, als wir